Garreis nimmt das mit Maschine geschriebene Blatt zur Hand. Der sehr verehrte Herr Stuff wird von einer Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass man Kenntnis hat von seinen Verfehlungen, als da sind Verführung zum Meineid, Verleitung zur Abtreibung, Mithilfe bei Abtreibung. Es wird dem sehr verehrten Herrn Stuff geraten, das Feld seiner Tätigkeit von Altholm fort zu verlegen. Eine Frist von 4 Wochen wird ihm zugestanden, andernfalls und so weiter und so weiter. Ja. Wirklich eine Frau? Wenn nicht, was würde das ändern? Ja, ja. Warum gehen Sie eigentlich nicht zur Bauernschaft? Dort wäre Ihr Platz. Dort sind jetzt Stellen frei nach den Verhaftungen. Soll ich feige das Feld räumen? Manchmal ist es sehr richtig, feige das Feld zu räumen. Das tue ich nicht. Wenigstens bis zum Prozess bleibe ich. Ich glaube, ich bin eben furchtbar naiv gewesen. Kann es sein, dass Sie die Hand kennen, die diesen Brief geschrieben hat? Halt. Wissen Sie, warum ich Sie hergebeten habe? Ich möchte mit dem Mann, der mir gestern zu Hilfe gekommen ist, nicht weiter in einem hässlichen Kleinkrieg leben. Aber Ihre Stellung und meine, Herr Stuff, beide hier in Altholm, sind unverträglich. Ich bin bereit, aus Altholm fortzugehen. Wollen Sie lieber fort, so werde ich Ihnen behilflich sein. Über Berlin habe ich Beziehungen im Reich. Ein Blatt Ihrer Anschauungen würde sich finden. Was meinen Sie? Was ich gestern für Sie getan habe, hätte ich für jeden anderen auch getan, Herr Bürgermeister. Aber die Wahrheit ist die Wahrheit. Ich habe Sie mal belogen. Ach. Ja. Sie haben mich mal gefragt, ob ich was persönlich gegen Sie hätte. Ja, ja, ja. Ich habe das verneint. Und das war gelogen. Mhm. So, und jetzt ganz deutsch. Und deutlich. Ich kann Sie nicht ausstehen. Sie sind mir zuwider. Sie sind mir zuwider als Vertreter jener Schicht, die ich für den Verderb Deutschlands halte. Sie mögen es ja ehrlich meinen. Sie können das alles nicht. Sie sind ein Bonze und Sie bleiben ein Bonze. Sie werden von einer Partei bestimmt, die den Kampf gegen alle anderen Schichten auf ihr Panier geschrieben hat. Ich will Ihnen was sagen. Ich bin hier in Altholm groß geworden. Damals lag noch Infanterie hier, ein ganzes Regiment. Ja, wenn dann die Musik durch die Straßen zog, bin ich als Junge barfuß daneben hergelaufen. Ja, und später habe ich auch hier gedient. Sie haben das zerschlagen. Ihre Partei hat Deutschland klein gemacht. Sie haben die Leute in den Schützengräben aufgeputscht. Und das sitzt im Blut. Das sitzt im Gefühl. Immer, immer. Wenn ich Sie sehe oder höre. Der Bonze. Der dicke, fette, vollgefressene Bonze. Ja, es ist nicht anders. Bürgermeister, ich kann Sie nicht ausstehen. Also, leben Sie wohl, Stuff. Naja, Bürgermeister. Also dann, vielleicht bekehren Sie sich doch einmal zu uns. Ich fürchte, das wird sich nicht machen lassen. Guten Abend, Herr Stuff. Guten Abend, Herr Bürgermeister. Der kleine Zirkus Monte hat ein Problem. Coco, der Schimpanse, ist unpässlich und kann nicht arbeiten. Aber die Schlangendame Elvira hat Erfahrung damit. Bei Magengeschichten einen Esslöffel gezuckerter Hinfong-Essenz, ansonsten Rizinusöl oder starker Kamillentee hat immer geholfen. Dass die beiden Spaßmacher vielleicht Sehnsucht haben könnten nach einem Wald, nach einer Horde, wo sie herumtollen könnten und einem Affenmädchen ihre Liebe zeigen, das ist Elvira nie in den Sinn gekommen. Man hat einfach zu arbeiten, von Vorstellung zu Vorstellung.